Abschnitt 32 von Brennende Erde von Erich Mühsam. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Verständigung. April 1917. Ein Friede ohne Annexionen, nach jahrelangem Heldenrausch, dazu die Arbeit der Kanonen, ich stimme für gerechten Tausch. Nimm, Frankreich, du bei Kriegsbeendung, Elsass mit Zabern, nimm es. Ja, uns lässt zu nützlicher Verwendung Britannien sein St. Helena. Ende von Abschnitt 32.